Vielen Dank, Janka. Bevor jetzt die AfDler mit dem Einlass beginnen und sie wahrscheinlich auch ein bisschen ins Richtung Eingang verlagert, haben wir noch einen kurzen Redebeitrag von Michael Janus von der Gewerkschaft Verdi. Und er wird einfach noch ein paar Worte dazu sagen, was Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen die AfD tun können. Danke, Michael. Ja, danke für die Einladung, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Antifaschistinnen. Ich freue mich, dass auch dieses Jahr so viele die Proteste gegen den Neujahrsempfang der AfD unterstützen. Es hält sich ja in den Reihen der Rechtspopulisten hartnäckig das Gerücht, dass Protestierende ein sogenanntes Demogeld für die Anwesenheit bei Protesten erhalten würden. Erlauben Sie mir zynisch und mit Augenzwinkern zu erwidern, dass die letzte Tariferhöhung im Antifa-Tarifvertrag offensichtlich positive Auswirkungen hatte. Wenngleich der Antifa-Tarifvertrag immer noch als Haustarifvertrag daherkommt, dabei ist es dringend vonnöten, und dafür setze ich mich persönlich als Gewerkschafter ein, dass er endlich für allgemeinverbindlich erklärt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genug der Polemik, liebe Kollegen und Kolleginnen, mein Name ist Michael Janus. Ich darf in der Funktion gerne nebenan, hi Kollegin, als Verdi-Gewerkschaftssekretär unsere Verdi-Geschäftsstelle Mittelbaden-Nordschwarzwald vertreten und überbringe stellvertretend solidarische Grüße. Es ist wichtig, dass wir diese AfD-Veranstaltung auch in der Peripherie Karlsruhes nicht unwidersprochen über die Bühne laufen lassen. Denn jede AfD-Veranstaltung steht für Diffamierung und von Demokraten und Demokratinnen. Was insbesondere letzte Woche beim Südwestrundfunk in Baden-Baden zu sehen war. Denn dort hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Repple zu einer Demonstration gegen den SWR und seine Beschäftigten aufgerufen, um auf der Welle des von rechten Trollen aufgeblähten angeblichen Skandalits im WDR mitzuschwimmen und seine GEZ-Kampagne, die letztlich auf die Gleichschaltung der Medienlandschaft abzielt, zu propagieren. Wir können konstatieren, diese Propaganda ist ihm nicht gelungen. Wer vor Ort gewesen war oder sich die Berichterstattung durchgelesen hat, muss schockiert gewesen sein über die selbstgefällige und überhebliche Art, mit der die Rednerinnen ihre Hass- und Drohbotschaften von sich gaben. Es war wichtig, dass sich über 500 Gegendemonstrantinnen mit unserer Verdi-Landesleitung Martin Groß und die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf hinter die Beschäftigten des SWR gestellt haben. Denn in aller Deutlichkeit, und es wurde schon mehrmals erwähnt, die AfD ist keine normale Partei und wir müssen aufhören, sie so zu behandeln. Ihrer Hetze muss bei jeder Gelegenheit widersprochen werden. Wir müssen uns den öffentlichen Diskurs wieder zurückholen, ob auf der Straße, in den Bildungseinrichtungen oder in Betrieben und Dienststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die AfD-Positionen sind inzwischen bei Betriebs- und Personalvertretungen und damit in den Belegschaften angekommen. Das kann sich zu einem Sprengsatz für die Solidarität der Arbeiterinnen entwickeln und damit die Basis gewerkschaftlicher Organisation erschüttern. Nun führen Unzufriedenheit vieler Arbeiterinnen über diverse prekäre Beschäftigungen nicht automatisch zur AfD. Man muss aber Folgendes sehen. 15% der Gewerkschaftsmitglieder haben AfD gewählt bei der letzten Bundestagswahl und 30-37% der Arbeiter, je nach Region, die zur AfD tendieren. Das bedeutet nämlich, dass der Rechtspopulismus eben nicht nur außen ist, sondern er ist in den Gewerkschaften selbst. Und genau diese Auseinandersetzung müssen wir führen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Die entscheidende Frage ist, wie tun wir das? Welche Strategie haben wir? Ich glaube, man braucht eine Mischung aus klarer Kante und inhaltlicher Auseinandersetzung. Kampf um die Köpfe bei klarer Kante bezogen auf die inhaltliche Position. Ein Ansatzpunkt wäre einmal festzuhalten, dass mit zunehmender Abnahme von der Tarifbindung durch Tarifflucht der Arbeitgeber die Schutzmechanismen gegen Billiglohnkonkurrenz ausgehebelt werden. Nur noch etwa die Hälfte aller Beschäftigten fällt unter den Geltungsbereich eines Tarifvertrages. Gleichzeitig schlägt die Neoliberalisierung der Gesellschaft bei uns voll durch. Und sie will uns weismachen, wir sind lediglich eine Ansammlung von Individuen. Und du bist selbst für dein Schicksal verantwortlich. Die Entsolidarisierung trägt jetzt ihre Früchte und bestimmte Leute sagen, okay, wir sind eben nicht bereit, das Scheitern an uns zu verorten. Nicht wir sind falsch, sondern das System ist schuld. Dieses Bewusstsein greift die AfD im besonderen perfiden Stil Björn Höcke auf, indem sie den Verteilungskonflikt, der ja real da ist, als einen zwischen innen und außen, also die Flüchtlinge oder Migrantinnen, die unberechtigterweise das Volksvermögen der Biodeutschen beanspruchen, postulieren. Und wir müssen verdammt aufpassen, dass sich dieses Narrativ der ausschließenden Solidarität, welches ganz genau bestimmt, wer nicht dazugehört, nicht durchsetzt. Diese Ressentiments gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen haben deutlich zugenommen in den vergangenen Jahren. Zugleich bewegen sich klassische rechtsextreme Einstellungen auf gleichbleibendem Niveau, wie Judenhass, Überfremdungsängste, Führerfantasien oder ein verharmlosender Blick auf die NS-Vergangenheit. Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter gehen, als bloß darauf zu verweisen, dass die AfD mit ihrem Parteispendeskandal gegen ihr eigenes Oppositionsnarrativ der sauberen und aufrechten Alternativpartei einmal mehr gescheitert ist. Als Gewerkschaften müssen wir dort wieder Erfolge aufbauen, wo Rechtspopulisten versuchen zu spalten. Dabei können unsere transnationalen Arbeitskämpfe, wie bei Amazon beispielsweise, dazu beitragen, Solidarität über nationale Grenzen hinweg zu fördern. Gewerkschaftliche Solidarität ist eine Solidarität aller Lohnabhängigen. Die kann nur funktionieren, wenn sie Geschlechter, Ethnien und Nationalitäten übergreifend funktioniert. Sonst ist sie gewissermaßen handlungsunfähig. Dazu brauchen wir nicht nur mehr solidarische Organisationen in Betrieb und Dienststelle. Nein, wir müssen auch mutiger werden. Die Phase der Sozialpartnerschaft, die wir in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 erlebt haben, wo Gewerkschaften, Arbeitgeber sich in einem System bewegt haben, das auf Ausgleich ausgerichtet war, ist vorbei. Und wir sollten wieder zur Normalität zurückkehren. Und diese Normalität heißt Klassenkampf im 21. Jahrhundert. Und wie gestalten wir den? Indem wir wieder lernen müssen, stärker in soziale Bewegungen zu agieren und Interessen der Arbeiterinnen zu vertreten oder im besten Fall sie so weit zu befähigen, dass sie es selber machen. Baustellen gibt es en masse. Als Verdi setzen wir die Regierungskoalition unter Druck, dass sie endlich die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen umsetzt. Fast jede dritte Neueinstellung im Jahr 2018 ist unter diesen ungewissen Bedingungen zustande gekommen. Es ist nicht akzeptabel, dass insbesondere junge Menschen im großen Umfang in sachgrundlose Befristung gezwungen und somit eine Existenzsicherung verhindert wird. Ein weiteres Thema ist die Auseinandersetzung um das Thema Arbeitszeit, die endlich wieder aufgerufen wird. Wir können erste zarte Erfolge bei der EVG, der IG Metall oder auch Verdi verbuchen, wenn es darum geht, Zeitsouveränität über sein eigenes Leben wieder zurückzugewinnen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, jede gut geführte Tarifauseinandersetzung bedeutet eine Schwächung der AfD und ihrer Hetze. Wir brauchen mehr politische Bildung und ein Bewusstsein dafür, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Unser Verständnis von Gesellschaft heißt, aufeinander angewiesen zu sein und solidarisch die Arbeitskämpfe von morgen zu führen. Es ist unsere Aufgabe, den Vormarsch der extremen Rechten entgegenzutreten, bevor diese weiter an Einfluss und Macht gewinnen. In diesem Sinne, Alerta, Alerta! Antifaschista! Alerta, Alerta! Vielen Dank, Michael, für deine Worte zum Zusammenhang zwischen betrieblichen Auseinandersetzungen und dem Rechtsruck. Wir sind jetzt am Ende unseres Programms angekommen. Wir spielen jetzt hier noch Musik. die AfDler beginnen, sondern derweil mit dem Einlass. Und deswegen seid laut, zeigt der AfD, dass sie hier nicht erwünscht ist, weder in der Partnerlandhalle noch in Karlsruhe noch anderswo. Hoch die internationale Solidarität!